Ist diese Sünde nur dem Adam eigen? Eben nicht nur dem Adam. Diese Sünde ist nicht nur eine Sünde Adams, sondern auch unsere, wenn auch auf andere Weise. Das ist natürlich für uns keine persönliche Sünde, wir haben sie nicht begangen. Afrika haben manchmal die Kinder dann gebeichtet, ich habe die Erbsünde begangen. Oh. Gesagt, ich habe die Großmutter umgebracht. Aber das sind andere Dinge, das sind andere Vorstellungen. Kultur. Aber die Erbsünde haben sie sicher nicht begangen, die hat nur der Adam begangen, die Ursünde. Wir haben auch die Sünde, aber auf andere Weise. Sie ist dem Adam eigen, weil er sie mit einem Akt seines Willens begangen hat. Persönliche Sünde, was für ihn. Sie ist uns eigen, weil sie durch natürliche Abstammung auf alle seine Nachkommen übergegangen ist, nachdem Adam als Haupt und als Stammvater des ganzen Menschengeschlechts gesündigt hatte. Sie ist deshalb für uns die Erbsünde. Wir erben sie mit der menschlichen Natur, soweit sie von den Eltern kommt.